Hausarbeit und Rollenverteilung im Haushalt. In meinem Haushalt übernehmen mein Partner und ich verschiedene Aufgaben. Ich bin berufstätig und habe deshalb oft wenig Zeit für die Hausarbeit. Mein Mann unterstützt mich sehr und übernimmt viele Aufgaben, wie das Wäschewaschen und das Spülen des Geschirrs. Ich bin froh, dass er so viel hilft, denn das erleichtert meinen Alltag enorm. Wir teilen uns die Arbeit immer nach der Situation auf. Wenn ich zum Beispiel mehr Zeit habe, koche ich gerne, während er sich um andere Dinge kümmert. Es gibt aber auch Tage, an denen ich fast alles alleine machen muss, weil er beschäftigt ist. Trotzdem schaffen wir es meistens, die Aufgaben gerecht zu verteilen. Es stimmt jedoch nicht, dass ich nie Hausarbeiten mache oder dass er sich gar nicht um den Haushalt kümmert. Wir sind ein gutes Team und unterstützen uns gegenseitig, so gut es geht.